I'm a millionaire. I'm a young money millionaire. Tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed. Through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my second minutes, hours go to the O. $90 in the O. Mighty power up that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing in my crib. Pussy poppin', tell the coppers, ha ha ha ha. You can't catch them, you can't stop them. I go by them gurus. If you can't beat them, then you top them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You drop them, cause we pop them like overridden by. Kaputt in der Birne, verstehst du, was ich meine? 25 Mikrogramm, weniger als das Gewicht zweier Salzkörner, zeigen eine spürbare Wirkung. 30 Gramm LSD sind ausreichend für 300.000 Dosen. Monster. So ähnlich, nur noch viel stärker. Schon eine halbe Tablette in der Wahl und du schwebst auf den Wolken. Der Menschenpsychopath, der ist unberechenbar. Ja. Ist ja nicht nur eine Sache, sich wegzuschießen. Auf so Partys erlebt.